haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Die Rechnung aus dem Jenseits. Das Haus an der Wintergartenstraße 20 bestand aus 3 Stockwerken. Neben dem Haus stand eine große Garage und der kleine Vorgarten war nach strengen, geometrischen Gesetzen angelegt worden. Ich machte mich auf einiges gefasst, doch die Frau, die mich empfing, war charmanter und einladender als die gesamte Innenausstattung des Hauses. Möchten Sie etwas trinken? Danke, Frau Zünd, aber ich trinke schon genug in meinem Büro. Wie ich Ihnen schon gesagt habe, geht es um meinen Sohn. Sie sagten mir am Telefon, dass er tot ist. Genau. Vor 3 Monaten erhielten wir die Nachricht, dass unser Sohn bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Wo war das? Vor der Küste von England. Unser Sohn lebte schon seit mehreren Jahren in England. Wir hatten kaum noch Kontakt zu ihm. Saß er in einem Linienflugzeug? Nein, es war eine kleine Maschine. Neben unserem Sohn waren noch 2 andere Personen an Bord. Wurden die Leichen geborgen? Nein, das Flugzeug soll angeblich explodiert sein. Man hat Trümmer im Meer gefunden, aber keine Toten. Und jetzt hat sich Ihr Sohn also bei Ihnen gemeldet? Nein, wir erhielten eine Abrechnung einer Kreditkartenfirma. Aus der geht hervor, dass unser Sohn vor einem Monat hier in der Stadt 2-mal in einem Nobelrestaurant gespiesen hat. Und wieso kam die Abrechnung zu Ihnen? Wurden die Kreditkarten Ihres Sohnes nach seinem Tod nicht gesperrt? Mein Mann hat meinem Sohn vor Jahren ein Konto hier in der Schweiz eingerichtet. Für Notfälle. Er zahlte 20.000 Franken darauf ein. Unser Sohn hat dieses Konto nie beansprucht. Wir haben es völlig vergessen. Aber offenbar ist jemand in den Besitz der Kreditkarte gelangt. Haben Sie das Konto jetzt wenigstens sperren lassen? Nein. Wie soll ich das sagen? Solange nicht absolute Klarheit darüber herrscht, dass unser Sohn nicht wirklich tot ist, möchten wir das Konto nicht sperren. Vielleicht lebt er ja noch und ist auf das Geld angewiesen. Gibt es sonst noch Hinweise darauf, dass Ihr Sohn noch leben könnte? Nein. Wir haben auch versucht, in England Bekannte unseres Sohnes ausfindig zu machen. Aber ohne Erfolg. Und was erwarten Sie von mir? Wir möchten, dass Sie nachforschen, wer in diesem Restaurant mit der Kreditkarte unseres Sohnes bezahlt hat. Das war ein hübscher kleiner Auftrag. Frau Zünd gab mir ein älteres Foto ihres Sohnes und einige weitere Informationen. Mein Magen war leer und gegen Nobelrestaurants hatte ich nichts einzuwenden, solange die Rechnung das Spesenkonto anderer Leute belastete. Am Abend genoss ich 5 Gänge und dann testete ich das Gedächtnis des Kellners. Haben Sie eigentlich eine Ahnung, wie viele Personen man in diesem Beruf innerhalb eines Monats zu sehen bekommt? Sie müssen sich ja nicht an alle erinnern. Es genügt, wenn Sie sich an einen ganz bestimmten erinnern. Moment! Jetzt fällt es mir wieder ein. Es kommt eher selten vor, dass bei uns Einzelpersonen essen. Und noch seltener kommt es vor, dass an 2 Abenden hintereinander jemand alleine hier ist. Einmal abgesehen von einem Stammkunden. Der Tisch da hinten ist zum Beispiel jeden Dienstag für einen Gastrokritiker reserviert. Ein unmöglicher Mensch, er macht sich nach jedem Bissen Notiz. Zurück zu unserem Mann. Sah er so aus wie auf diesem Foto? Nein. Das Foto ist ziemlich alt. Tut mir leid, aber an das Gesicht kann ich mich nicht erinnern. An was können Sie sich denn erinnern? An seinen linken Arm. Er trug nämlich einen Gips. Das war immerhin etwas. Ich ging noch in eine Bar und anschließend zurück in mein Büro. Es war kurz vor Mitternacht, als eine junge Frau erschien. Ich war schon am Nachmittag hier und am frühen Abend. Tut mir leid, ich habe ein Leben lang auf Sie gewartet und ausgerechnet heute sind Sie gekommen. Das ist wohl Schicksal. Vielleicht ist es besser, wenn wir es dabei bewenden lassen. Ich bin nämlich müde. Ich bin nicht hier, weil ich an Ihrem Charme interessiert bin. Ist auch besser so. Meinen Charme können Sie sich meinetwegen an die Beine streichen. Der Rest bleibt sauber. Ich habe einen Auftrag für Sie. Ein Mann hat mich ausgeraubt. Wenden Sie sich an die Polizei. Nein. Ich wende mich an Sie. Der Mann heißt Filippo Zünd. Sagt sie Zünd? Mhm, Zünd. Ich wusste, dass Sie das interessieren wird. Und woher wussten Sie das? Der Mann hat ein Notizbuch bei mir liegen lassen. Und darin war die Adresse seiner Eltern. Seine Mutter sagte mir, dass Sie sich um Ihren Sohn kümmern. Das ist ein wenig übertrieben. Er hat also bei Ihnen eingebrochen und ein Notizbuch liegen lassen. Seltsamer Einbrecher. Er ist nicht bei mir eingebrochen. Er war mit mir in einem Hotelzimmer. Wir lernten uns an der Hotelbar kennen. Am nächsten Morgen war er weg und mit ihm mein Schmuck. War, das der Mann? Nein, das war er nicht. Sind Sie sicher? Das ist ein ziemlich altes Foto. Absolut sicher. Der Mann sah viel besser aus als dieser hier. Ist Ihnen etwas an dem Mann aufgefallen? Ja, er trug einen Arm im Gips. Haben Sie schon einmal mit einer Frau geschlafen, die einen Gips trug? Es war jedenfalls nicht unangenehm, auch wenn es bei einigen Positionen Schwierigkeiten gab. Die Frau redete noch ein wenig weiter. Ich hörte nur mit einem halben Ohr zu. Das schien sie nicht zu stören. Offenbar gab es da jemanden, der sich für Filippo Zünd ausgab. Und offenbar trug dieser jemand einen Gips. Und dieser Gips schien ihn nicht daran zu hindern, mit fremden Frauen zu schlafen und sie dann auch noch auszurauben. Am nächsten Morgen streifte ich ein wenig durch die Stadt. Ich traf auf 3 Gipsfüße, aber niemand schien in der Stadt einen Gipsarm zu haben. Ich ging wieder zurück in mein Büro. Dort erwartete mich Frau Zünd. Ich habe heute früh einen seltsamen Anruf erhalten. Das kommt ab und zu vor. Ein mir unbekannter Mann fragte mich, ob ich an Informationen über den Tod meines Sohnes interessiert bin. Interessant. Und wie viel wollte er für die Informationen? Er nannte keine Summe. Ich habe im Übrigen mit der Bank telefoniert. Das Konto meines Sohnes ist praktisch leer. Offenbar wurde schon vor 2 Wochen eine größere Summe abgehoben. Wenn Sie mich fragen, hat da jemand die Ausweispapiere Ihres Sohnes. Es deutet alles darauf hin, dass es sich bei dieser Person nicht um Ihren Sohn handelt. Ich möchte, dass das alles endlich aufhört. Ich möchte meinen Sohn endgültig begraben, wenn er tatsächlich tot ist. Und wenn er noch lebt? Dann verstehe ich nicht, weshalb er sich nicht bei mir meldet. Vielleicht hat er ein paar gute Gründe. So etwas soll schließlich vorkommen. Ich möchte, dass Sie mit diesem Mann Kontakt aufnehmen. Vielleicht weiß er ja tatsächlich etwas. Er wollte sich mit mir heute Abend unten beim Fluss treffen. Sie gab mir die genaue Adresse. Ich ließ den Nachmittag verstreichen und machte mich dann auf den Weg. Es war schon dunkel. Der Treffpunkt war ein kleiner Parkplatz am Fluss. Ich ging vorsichtig. In einem der Wagen saß ein Mann. Ich machte einen kleinen Bogen um den Wagen und versuchte zu sehen, ob der Mann bewaffnet war. Doch es war hoffnungslos. Die Dunkelheit machte meine Vorsätze zunichte. Ich atmete tief ein und ging dann auf den Wagen zu. Hey, Moment mal! Nicht gleich abhauen! Ich bin es bloß! Philipp Meloni, der Mann mit der längsten Nase der Stadt! Au! Scheiße! Kein Wunder, dass die Krankenkassenprämien ständig ansteigen. Es tat höllisch weh. Mein Arm blutete stark und ich überlegte mir, wie viele Liter ich von dem Blut entbehren konnte. Dann wurde mir schwarz vor den Augen. Als ich wieder erwachte, glaubte ich, in der Hölle gelandet zu sein. Satan persönlich grinste mir entgegen. Na, Maloney? Hat sich einer Ihrer Klienten über die zu hohen Spesen aufgeregt? Was machen Sie denn hier? Arbeiten Sie nebenbei noch als Krankenschwester? Man hat uns mitgeteilt, dass man Sie halbtot aufgefunden hat. Diesen Anblick wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Aber offenbar war alles nur halb so schlimm. Haben Sie eine Ahnung? Ein paar Zentimeter weiter und Sie könnten jetzt eine Grabrede halten. Haben Sie den Kerl verhaftet, der auf mich geschossen hat? Verhaftet? Nein. Es gab offenbar keine Zeugen. Können Sie uns den Mann beschreiben? Ja, das kann ich. Wunderbar, Maloney. Und, wie sah er aus? Ich sagte, dass ich ihn beschreiben kann, aber ich will nicht. Der Wagen war im Übrigen ein Witz. Ein Witz? Ja. Na, egal. Ich habe noch was anderes zu tun. An einem Waldrand wurde vor einer Stunde eine Leiche in einem Wagen gefunden. In einem Manta, Maloney. Was sagen Sie dazu? Das ist doch der Witz. Der Mann, der auf dem Parkplatz war, saß ebenfalls in einem Manta. Ich muss hier raus. Nur nicht so schnell, Maloney. Der Arzt meint, dass Sie die Nacht über hier bleiben sollten. Ich sagte ihm, dass ich von den Ärzten genauso wenig hielt wie von Polizisten. Er nahm mir dies persönlich übel. Doch das hinderte mich nicht daran, mit ihm zum Fundort der Leiche zu fahren. Am Waldrand war schon alles abgesperrt. Der Mann saß noch immer in seinem Wagen. Der Mann wurde richtig gehend exekutiert. Fällt Ihnen etwas auf an der Leiche? Allerdings. Wetten, dass Sie bei der Leiche Ausweispapiere finden, die auf den Namen Filippo Zünd lauten. Wie kommen Sie denn darauf? Ganz einfach. Schauen Sie sich den linken Arm an. Ich kann nicht sehen. Sollte auf dem Gips etwas geschrieben stehen? Er schaute mich ratlos an. Ich lächelte. Der Mann in dem Wagen trug einen hübschen Gips am Arm. Nach Filippo Zünd schien nun auch dessen Doppelgänger tot zu sein. Offenbar lebte es sich nicht besonders gut mit diesem Namen. Der Polizist schaute sich die Leiche etwas genauer an. Ich stand daneben und rauchte. Plötzlich hielt er einen Zettel in der Hand. Er kratzte sich am Kopf und schaute mich dann an. Sagt Ihnen der Name Judy Walter etwas? Lassen Sie mich mal nachdenken. Keine Spielchen, Maloney. Nein, der Name sagt mir nichts. Hat der Tote Schmuck bei sich? Schmuck? Nun aber raus mit der Sprache, Maloney. Was wissen Sie über den Mann? Ich erzählte ihm einiges, aber nicht alles. Er schien damit zufrieden zu sein. Dann ging ich zurück in mein Büro. Frau Zünd erwartete mich. Sind Sie verletzt? Halb so wild. Ich habe vor einer Stunde wieder einen Anruf erhalten. Ein nettes Spielchen haben Sie sich da ausgesucht. Sie wollen doch jetzt nicht ständig zu mir kommen, wenn bei Ihnen das Telefon klingelt. Es geht wieder um meinen Sohn. Diesmal war es eine Frau. Sie sagte, dass sie mich sprechen wolle. Nur zu, sprechen Sie mit ihr. Nur zur Information. Der Mann, der sich bei Ihnen mit dem gleichen Anliegen meldete, ist inzwischen tot. Man hat ihn erschossen. Erschossen? Glauben Sie, dass mein Sohn etwas damit zu tun hat? In irgendeiner Form schon, aber es deutet noch immer nichts darauf hin, dass Ihr Sohn noch lebt. Ich möchte, dass Sie mitkommen. Die Frau will sich mit mir in einer Bar treffen. Ich verkehre nicht in Bars. Und es wäre mir zuwider, alleine dorthin zu gehen. Da verpassen Sie aber einiges. Wenn Sie ab und zu in eine Bar gingen, würden Sie feststellen, dass die Leute, die Bars besuchen, sich von Leuten, die keine Bars besuchen, nur darin unterscheiden, dass die einen nie und die anderen ständig in Bars anzutreffen sind. Könnten Sie mir das vielleicht noch genauer erläutern? Ich machte ihr eine detaillierte Zeichnung, doch Frau Zünd schaute mich nur fragend an. Schließlich gab ich es auf. Am Abend betrat ich mit Frau Zünd eine Bar, die so düster war, dass niemandem auffiel, wie viele ungewaschene Gesichter dort ihr Bier kippten. Sehen Sie hier irgendwo eine Frau? Falls Sie sich dazu bekennen, würde ich sagen, ja. Mir ist gar nicht nach Scherzen zumute. Das ist ja eine richtige Drogenhölle. Nur nicht übertreiben, Frau Zünd. Die Männer hier drin könnten Ihre Nachbarn sein. Oh, darf ich Sie anbackern, gnädigst? Wie bitte? Diese Frau gehört zu mir, Sie Schnapsdösel. Schon gut, Kumpel. Brauche dringend mal wieder was Weiches, verstehst du? Na klar. Soll ich dir im Takeaway eine weiche Pizza kaufen, du Weichmacher? Was wollte der Mann? Und was war das für eine Sprache? Der Mann wollte etwas ganz Bestimmtes. Und seine Sprache stammt aus dem Duden für Halsabschneider und andere Fleischbeschauer. Da! Eine Frau, das muss sie sein. Frau Zünd drehte sich um und ging auf die junge Frau zu. Diese ließ sich von den besoffenen Männern nicht irritieren und lächelte etwas gequält. Dann setzten wir uns zu dritt an einen kleinen Tisch. Ich heiße Judy Walter und ich kannte Ihren Sohn. Moment mal, kannten Sie den richtigen Sohn oder den mit dem Gips? Was für ein Gips? Der Reihe nach. Ich muss untertauchen und benötige dazu 10.000 Franken. Das reicht fürs Erste. Und weshalb sollte ich Ihnen das Geld geben? Um die Wahrheit über Ihren Sohn zu erfahren. Lebt Filippo noch? Kriege ich das Geld? Ja. Sie sind Zeuge, Maloney. Meinetwegen, aber wieso kriege ich nicht auch 10.000? Darüber sprechen wir später. Also, was ist mit Filippo? Er ist tot. Das weiß ich. Also, so sicher waren Sie sich nicht. Ja, aber auch nur, weil plötzlich Geld von einem Konto abgehoben wurde. Ihr Sohn war Mitglied einer kriminellen Bande. Ich war mit ihm befreundet. Ich weiß, wovon ich spreche. Er wollte aussteigen, doch er fürchtete um sein Leben. Da kam ich auf die Idee mit dem Doppelgänger. Der Mann mit dem Gips? Genau. Filippo überließ einem Arbeitslosen seine Ausweispapiere und die Kreditkarte. Er gab ihm den Auftrag, in der Schweiz in Hotels abzusteigen und überall mit der Kreditkarte zu zahlen und sich als Filippo Zünd auszugeben. Und wozu das alles? Um eine falsche Fährte zu legen, ist doch ganz einfach. Genau. Filippo beschaffte sich neue Papiere und er wollte sich nach Südamerika absetzen. Ich sollte ihm folgen. Doch er machte den Fehler, dass er zu lange wartete. Er wollte in England noch eine Frau besuchen, die ein Kind von ihm hat. Er charterte sich ein kleines Flugzeug und es explodierte in der Luft. Ich habe mich von ihm am Flughafen verabschiedet. Er war tatsächlich in dem Flugzeug. Und der Mann, der sich für Herrn Zünd ausgab, wusste davon nichts. Und er wusste auch nicht, dass er einen lebensgefährlichen Job übernommen hatte. Ich hatte ja keine Ahnung, dass mein Sohn ein Verbrecher war. Tatsache ist jedenfalls, dass die auch hinter mir her sind. Ich weiß zu viel über die Organisation. Deshalb verschwinde ich jetzt. Ich habe Freunde in Madagaskar. Dort werden sie mich nicht finden. Am nächsten Morgen übergab Frau Zünd der jungen Frau das Geld und mir ein nicht ganz so großzügiges Honorar. Frau Zünd ging zum Flughafen und flog nach England, um sich ihr Enkelkind anzusehen. Judy Walter landete wohlbehalten auf Madagaskar und ich landete einigermaßen wohlauf in meinem Büro. Ich trank einen Whisky auf den toten Filippo Zünd und legte mich dann unter den Schreibtisch. Am Abend erschien dann noch die junge Frau, die vom Doppelgänger ausgeraubt worden war. Sie war entzückt von meiner Wunde am Arm. Offenbar hatte sie ein Faible für leicht ledierte Gestalten. Mir konnte es recht sein.